Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. In den 70er Jahren widmete sich der RIAS den Zentren der Unterhaltungsmusik in den USA. Drei Folgen der Serie Music City USA habe ich für Sie herausgesucht. Heute geht es zum zweiten Mal um Chicago. Am 4. April besuchen wir dann New York. Chicago, das ist vor allem Blues- und Jazzklänge, die die Afroamerikaner in die Stadt am Michigansee trugen. Siegfried Schmidt-Jos ist diesen Klängen gefolgt in Interviews und mit Musikaufnahmen. Die am 20.12.1978 erstmals im RIAS ausgestrahlte Sendung ist zugleich die Beschreibung einer sozialen Stadtgeografie. Viel Vergnügen! Chicago ist eine Stadt, wo niemand auch nur einen Augenblick lang vergessen kann, wie Geld gemacht wird. Es wird von Fußböden aufgelesen, die noch glitschig vom Blut sind. Und wenn man auch nicht protestiert und Vegetarier zu werden gelobt, so weiß man wenigstens, dass das Leben hart ist. Das Leben im Fleisch und im Hinmetzeln des Fleisches ist. Man atmet den letzten Todeskampf der Tiere. So etwas kommt von den Eingeweiden und den Geheimnissen des Gedärms in die Gesichter der Einwohner von Chicago. Eine große City, eine starke City, mit Gesichtern zäh wie Lederhaut und Straßenpflaster. Und zugleich eine Stadt, in der die Gesichter die ungeschminkte Brutalität von Ohren annahmen, die abgestumpft genug waren, das Blöken der Verdammten zu überhören. In Chicago residiert das Jazzmagazin Downbeat, das als Bibel der Branche gilt, dessen Lob der Seligsprechung für einen Musiker gleichkommt. Ich bin schon bei meinem ersten Chicago-Trip in die Redaktion gestolpert und habe die Angst gerochen, die dort nistet. Angst um die Auflage, Angst um die Anzeigen, Angst um den Job. Hochqualifizierte Musikjournalisten haben ihre schlappen Ohren dort gänzlich auf den Plattenspieler eingepegelt. Kaum einer von ihnen setzt sich noch dem windigen Nightlife von Chicago, den Sounds der City, aus. Auf solche Ohrenzeugen, Bohnen in den Ohren, Augen auf die Stechuhr fixiert, konnte ich diesmal verzichten. Ich ging zu einem Plattenproduzenten, der mit seinem Minderheitenprodukt am Markt bestehen muss. Chuck Nesser, Eigentümer der Jazzmarke Nesser Records, ist in Chicago aufgewachsen und hat jahrelang in Bob Custers Record Mart als Verkäufer sowie für dessen Delmark Label als Aufnahmeleiter gedient. Chicago ist eine Stadt, die sich und andere zu organisieren weiß. Hier wurden vor einigen Jahrzehnten die Unions, Amerikas Gewerkschaften, gegründet und durchgesetzt. Hier vereinigten sich moderne schwarze Jazzmusiker zur Selbsthilfeorganisation AACM. Jack Nessa organisiert nur sich selbst und seine One-Man-Company. Way, way back in the 20s, there was a special Chicago jazz style of music. In den 20er Jahren gab es einen speziellen Stil der Chicago-Musiker. Kann man dasselbe für den heutigen Jazz konstatieren? Einen Unterschied zu New York oder der Westküste? Oh, definitely. Since about 1965 or 66, there's been an obvious, a very definite school of Chicago. Na, aber gewiss doch. Seit ungefähr 1965 oder 66 gibt es eine sehr klar unterscheidbare Schule junger Chicago-Musiker, die ganz anders ist als das Spiel in New York, das jetzt anfängt, Einflüsse aus Chicago wiederzuspiegeln. Es ist mehr Gruppenarbeit als Solospiel, mehr Ensembleklang mit kleinen Schlag- und Rhythmusinstrumenten, der aus Experimenten hervorging, die in Chicago gemacht wurden, so um 1966, 67. In Jazz now a great influx of small percussion instruments and whatnot, which came directly from a lot of experiments done in Chicago around 66, 67. Gibt es eine Organisation, die sich dieser Musiker annimmt? Was verbirgt sich hinter den Buchstaben AACM? Well, it's different today than it was when it started. When it started in the middle 60s, it was a musicians cooperative, which. Die AACM unterscheidet sich heute von ihrer Gründerzeit in den Mid-60ern. Damals war es eine gemeinnützige Musikerkooperative, die ihre eigenen Konzerte veranstaltete, Säle mietete, dafür warb, die Musik spielte, die Tickets verkaufte und so fort. Sie hatte auch eine Schule für Nachwuchsmusiker im Highschool-Alter, fast alles Farbige. It was almost an exclusively black organization. And, That's where the name come from. Da kam wohl auch der Name her, Assoziation zur Förderung farbiger Musiker. Creative musicians. That's right. Ah. And, there was at the nein, nein, kreativer Musiker. Einmal gab es einen einzigen weißen Musiker unter den ungefähr 35 Mitgliedern der Organisation. And the association does not have the its name has more power, but the actual effective power of the organization today is less. Der Name der Assoziation bedeutet heute immer noch etwas, aber ihre wirkliche Kraft ist gering. Die meisten Leute, die sie gegründet hatten, sind weggezogen. Moore Richard Abrams, der einstige Präsident, teilt seine Zeit heute zwischen New York und Chicago. Roscoe Mitchell lebt auf einer Farm in der Provinz. Es sind nicht mehr viele starke Musiker da, die das Geschäft betreiben. Aber die Organisation funktioniert noch und veranstaltet Konzerte von Zeit zu Zeit. Aus der Blütezeit der AACM um 1970 stammt die folgende Aufnahme ihrer Stammband des Art Ensembles of Chicago mit den Saxophonisten Roscoe Mitchell und Joseph Jarman, dem Trompeter Lester Bowie, dem Pianisten Fontella Bass, Bassist Malachi Favors, Schlagzeuger Don Moy. Variationen über ein Thema von Monteverdi. Is it still important to go to New York or San Francisco to break and become Ist es für einen Musiker heute immer noch wichtig, nach New York oder San Francisco zu gehen, um internationales Ansehen zu erlangen? The trick is getting publicity. I mean, publicity is what makes an artist nationally or internationally known for a lot of the Der Trick liegt einfach darin, Publicity zu gewinnen. Das macht einen Künstler national oder international bekannt. Being relatively more exotic in that setting than they were at home, and they garnered. Seit den 60er Jahren gehen die jungen Musiker gern nach Europa, wo sie als exotischer empfunden werden als zu Hause. Das gibt Publicity. Bis zum gewissen Grad hat Europa, um zu Ansehen zu kommen, für junge Musiker New York abgelöst. Dort gibt es mehr Möglichkeiten, Rezensionen einzusammeln als in New York. Downbeat ist relativ unbedeutend, jedenfalls für neue Talente. Die wollen Magazine verkaufen, also drucken sie Artikel über Musiker, die die Zeitschrift Verkaufen helfen. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce myself. My name is Carmen Cavallaro. And thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I at this time present a real great in our business, Miss Sarah Vaughan. How about a nice hand for Sarah? Thank you very much. Thank you, Tom. Myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Jazz Nightclubs wie das London House, in dem diese Live-Platte mit Sarah Vaughan und einer Basie-Combo 1958 mitgeschnitten wurde, gibt es heute kaum noch in Chicago. 23 Jahre lang hatte dieser Club im Executive House Hotel die bedeutendsten Jazzstars in die City gebracht. Ende der Vorstellung. Die Gagen sind zu hoch, die Klientel schrumpft unter das geschäftlich erträgliche Maß. Nightlife in Chicago heißt heute, diesseits von Folkpinten und Bluesschuppen, Porno oder Disco. In rund 1000 Bars gibt es Striptease. Die Discos kommen und gehen. Ihre Zahl ist kaum feststellbar. Auch Restaurants in The Loop, tags Speisegaststätten, werfen nachts die Discomaschinen an. Nochmal Sarah Vaughan. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though as a glove and feeling like someone in love. I'm feeling like someone in love. Thank you. Thank you, Frank West. I think Frank West sounds pretty good on that, not to know it. In jeder anderen Stadt würde man Methoden erdacht haben, um das Vieh mit Spritzen zum Schweigen zu bringen, es mit Maschinen zu vierteilen, es mit Rieselmusik einzulullen. In Chicago hingegen machte man keine Umstände. Man schnitt sich die Tiere direkt aus dem Herzen. Darum war Chicago die letzte der großen amerikanischen Cities. Und die Menschen hatten großartige Gesichter, sinnlich wie Blut, habgierig, direkt, zu ungeduldig für Heuchelei, verliebt in ehrliche Beute. Sie waren massig und menschlich, und ihr himmlischer Bruder war das geschlachtete Schwein. Sie ignorierten ihn nicht. Wenn das Klagen und Stöhnen seiner Auslöschung die Fleischbrühe ihrer Kraft war, so hatten sie doch den ehrlichen Mumm, ihren Bruder bis zu seinem Ende zu riechen. Sie besprühten die Stadt nicht mit Duftwässern. Sie soffen ihr Bier und setzten ihre Schläge und gaben Amerika seine letzte Chance zu einem großen, kompromisslosen Drama. Chicago is also one of the key northern cities to which southern whites came. Chicago war auch eine der großen Schlüsselstädte im Norden, die arme Weiße aus den Südstaaten aufnahmen. Es waren drei Städte: Cincinnati, Chicago, Detroit. Chicago die größte. Mengen armer Südstaatler kamen aus den gleichen Gründen wie die armen Schwarzen. Die Farmen gingen bankrott und sie wurden gefeuert. Beide, die Schwarzen und die Weißen, haben etwas gemeinsam. Wenn Sie in Chicago Heimat sagen, meinen Sie nicht Chicago. Sie sind alle Waisen in der Großstadt. Sie blicken beide, jedenfalls empfinden wir anderen in Chicago das so, nach demselben Stereotypenmodell zurück in die Vergangenheit und nach Süden. Die armen Weißen würden schon morgen in die Appalachenberge zurückkehren, wenn sie dort nur überleben könnten. Inzwischen sind andere Generationen angekommen, die nichts mehr wissen, deren Wurzeln abgetrennt worden sind. Wieder sprechen wir von Wurzeln, von Roots. Way down upon the Wabash, such land was never known. If Adam had crossed over it, this soil he'd surely own. He'd think it was a garden he played in when a boy, and straight pronounce it Eden in the state of Illinois. So move your family westward, bring all your girls and boys, and rise to wealth and honor in the state of Illinois. She's bounded by the Wabash, the Ohio, and the lakes. She's crawfish in the swampy lands, the milksick and the shakes. But these are slight diversions which take not from the joy of dwelling in that garden spot, the state of Illinois. So move your family westward, bring all your girls and boys, and rise to wealth and honor in the state of Illinois. Was here the queen of Sheba came with Solomon of old, with an ass's load of spices, pomegranates and fine gold. And when she saw this lovely land, her heart was filled with joy. Straightway she said, I'd like to be the queen of Illinois. So move your family westward, bring all your girls and boys, and rise to wealth and honor in the state of Illinois. Away up in the northward, right on the borderline, a great commercial city, Chicago, you will find. Her men are all like Abelard, her women like Eloise, all honest, virtuous people, for they live in Illinois. So move your family westward, bring all your girls and boys, and cross that Shawnee Ferry to the state of Illinois. And cross that Shawnee Ferry to the state of Illinois. Der Bariton, von dem Sie dieses Heimatlied, diese Hymne auf Chicago und den Staat Illinois hörten, gehört Win Strucky. Ursprünglich hatte er in Kirchen gesungen, hatte Recitals mit romantischen Kunstliedern gegeben, Schubert, Hugo Wolf. Aber dann 1957 stolperte er ins Esszimmer einer Lady namens Dawn Greening, einer Folksong-Enthusiastin, die dort für 15 Schüler Gitarre und Banjo-Unterricht gab. Strucky war begeistert. Zusammen mit Dawn Greening gründete er die Old Town School of Folk Music in Chicago, bis heute ein Mekka der Volksmusikbewegung in den USA. Sämtliche Folkstars von Big Bill Brunsey bis Pete Seeger haben dort gelehrt und gesungen. Rockgrößen wie Mike Bloomfield und Steve Goodman sind mehr oder weniger aus dieser Schule hervorgegangen. Ich werde nie vergessen, wie mich Win Strucky mal in Deutschland besuchte. Seine Eltern stammten aus dem kleinen Dorf Fischerhude bei Bremen. Der große, mächtige Mann ging mit mir die Dorfstraße hinunter und sang aus vollem Hals deutsche Volkslieder. Hier und da wurden wir hereingebeten, Einheimische liefen zusammen, Struckys wohnen dort auch heute noch. Ich hatte Win und seine Schule schon bei meinem ersten Chicago-Besuch 1960 kennengelernt und seitdem dort mehrfach Vorträge über die Folk-Szene in Europa gehalten. Win und Dawn Greening, in deren Haus oder bei deren erwachsenen Kindern ich auch heute noch wohne, wenn ich in Chicago bin, sind mittlerweile in den Ruhestand getreten. Aber die Schule floriert. Sie wird jetzt von dem agilen und umsichtigen Gitarristen und Komponisten Ray Tate geleitet, der uns ein bisschen über die Old Town School of Folk Music und ihre Ausbildungsmethoden erzählt. About 800 per week at our peak period. We were up to over 1,000 a couple of years ago. Wir haben jetzt um die 100 Schüler pro Woche. Wir waren schon bei über 1,000 vor ein paar Jahren. Wir unterrichten sie in größeren Gruppen. Wir wollen nicht die Steifheit der Konservatorien. In den ersten 6 Monaten, die einer Gitarre übt, wollen wir ihm erst einmal ein Gefühl für und eine Liebe zum Instrument vermitteln. Unsere Lehrer sind wirkliche Fachleute, aber sie haben auch Feingefühl für den Amateur. Wer hierher kommt, soll sich erst mal wohlfühlen und einen guten Abend verbringen. Das macht zuerst einmal das Gemeinschaftsgefühl. Einer kommt rein und sagt, oh, was habt ihr für ein schönes Haus? Gitarren und Banjos hängen an der Decke. Man empfindet sich untergleichen. Keiner der Lehrer sagt, du musst das machen und jenes tun. Sie haben eine ganz lockere Art, Talente herauszulocken. Erstmal muss man lernen, seine Stimme zu begleiten. Wir singen immer zu. Nach einem halben Jahr wird einer schon wissen, ob er sich nun auf die Bluesgitarre oder die Jazzgitarre spezialisiert. Bevor man ein virtuoser Musiker wird, muss man erstmal ein hingebungsvoller Zuhörer sein. Die Lehrer sind ungefähr zur Hälfte Amateure und zur Hälfte Profis. Früher hatten wir mehr sachkundige Liebhaber, jetzt mehr richtige Musikpädagogen im Kollegium. Aber jeder hat immer noch dieses Amateurgefühl für seine Arbeit. Manche arbeiten als Studiomusiker für Plattenfirmen, als Sänger auf Tournee. Aber wir haben auch Leute, die tagsüber als Chemiker, Werbeleute oder als Lehrer jeder Art arbeiten. Die sind genauso wichtig. Sie bringen eine andere Perspektive ins Musikmachen ein. Chicago ist voll von Folkclubs. Somebody Else's Troubles, Earl of Old Town, No Exit und wie sie alle heißen. Die Old Town School und die University of Chicago Folklore Society bieten neben manchem privaten Veranstalter regelmäßig Konzerte an. Aber der berühmteste Folkclub der Stadt, das Gate of Horn, hat zumachen müssen. Die Tage des großen Aufbruchs in den 50er und 60er Jahren liegen weit zurück. Der Folk-Boom ist sicherlich vorbei. Heute geht's um Big Money. Das Ziel sind die großen Hallen, sprich Rockmusik. Ich habe auch diesmal wieder ambitionierte Folkmusiker mit Cowboyhüten und hochhackigen Boots in Chicago aus dem Greyhound-Bus klettern sehen, die schon an der nächsten Straßenecke den Gitarrenkoffer öffnen, um den ersten Dollar zu verdienen. Sie alle haben die legendären Namen Pete Seeger, Big Bill Brunsey und Woody Guthrie im Hirn. Sie sammeln mit traditionellen Spirituals à la Michael Rowe the Boat Ashore Trink-, Ess- und Übernachtungsgelder ein, aber die große Kohle ist damit kaum noch zu machen. Auch lebende Legenden, singt Bob Gibson in Chicago, müssen schließlich leben. Ain't it great to be a living legend? Hey, mister, can you use an old folk singer? Would your patrons like some old-time soul? Can they dig the foggy mountain breakdown? Sorry, I don't play no rock and roll. But I can make them cry, Molly darling. Sing along to row your boat ashore. I'll play until the dawn, when the crowd is gone. Mister, I'll be glad to sweep your floor. Should have been in New York back in 60. Hey, wasn't I a star there for a while? New York messed up my head. Got strung out on reds. Bobby Dylan went and caught my style. Oh, but I could make them cry, Molly darling. Sing along to row your boat ashore. The street life sure is fun when you're 21. mister, I ain't 21 no more. So I take the love of them who still remember, take the help of them that care to give, swap my songs for sandwiches and shelter, even living legends gotta live. Oh, but I can make them cry to Molly Darling. They'll sing along to row your boat ashore. Michael, row your boat on shore. Hallelujah, everybody. Michael, row your boat on shore. Hallelujah. I don't hear you. Michael, row your boat on shore. Hallelujah. Michael, row your boat on shore. Hallelujah. Chicago weather coming up right after this. Perhaps our greatest quality is quality. It's built into our cars because it's built into our people. We test, we torture, we inspect, we dissect every inch, every part of every Datsun. We're that thorough, that dedicated. After all, if we didn't drive ourselves the way we do, your Datsun wouldn't drive the way it does. Nobody demands more from a Datsun. My kind of guys, Datsun. Thanks for the report, Bill. Weather now cloudy this morning, becoming mostly sunny this afternoon, high 60. Fair tonight, low 38. Tomorrow, sunny and warmer, high 69. It's now 48 out at O'Hare. 50, the official reading at Midway, 51 downtown. Northeast winds at 9, 71% humidity. This is WBBM-FM, where the music is. I have a $25 gift certificate, good at Burton Stores for Men. Any of their three Chicago locations. Chicagoland locations. 96 FM at 12 before 8 o'clock, and that Boz Skaggs song, Hard Times. There's an area. Used to be a big entertainment area. Es gab in Chicago ein großes Künstler- und Vergnügungsviertel genannt Old Town. Was ist aus Old Town geworden? Grab that. Old Town is an area. Let's start. Old Town is like certain areas in every city. Munich is Schwabing. Old Town ist eine Gegend, wie es sie in allen Städten gibt. In München, Schwabing, in London, Chelsea, in New York, Greenwich Village, in San Francisco war es Hyde Ashbury. Eine Gegend, in der man junge Leute trifft, Intellektuelle, Schriftsteller. Sie alle waren Teil der Nordseite. Aber jedes Mal, wenn eine Gegend auf diese Art populär wird, wenn die Leute aus den Vorstädten hereinkommen und sich dort amüsieren, die Touristen, dann wird's kommerziell. Du hast vom Syndikat gehört, von der Mafia, von den Boys. Und wo immer es schnelles Geld zu verdienen gibt, da sind sie. Das passiert in den Jazzclubs. Die Musiker könnten es dir erzählen, schwarze und weiße Musiker. Und die Manager, die die Bands betreuten. Wie die Boys die Geschäfte an sich gerissen haben. Genauso wie bestimmte Clubs in New York. Es passiert überall, also auch in Old Town. Und dann kam die ganze Gegend auf den Hund. Es gibt dort immer noch gute Folkclubs. The Earl of Old Town beispielsweise oder Second City. Aber das meiste sind Neppkneipen, wirklich sehr üble Spelunken. Und da wird die Hand aufgemacht, nicht nur vom Syndikat, auch von ausgekochten Geschäftsleuten. Jetzt ist ein neues Vergnügungsviertel entstanden, genannt Newtown, wo ich lebe. Viel jünger im Zuschnitt, aber auch voller Neppläden. Die Mieten stiegen ins Unermessliche. Die ursprünglichen Ladenbesitzer, die kleinen, einfachen, freundlichen Leute, die an Kultur und Kunst interessiert waren, mussten wegziehen. So geht's jetzt auch in Newtown. Weiter im Süden und Westen liegen die Enklaven der University of Chicago. Weitere Fabriken, weitere Wohnviertel mit polnischer Einwohnerschaft, einige etwas bessere Hotels am See, und endlose Wohngebiete. Von Weißen bewohnte Gegenden, die sich meilenweit erstrecken. Überall schäbige Holzhäuser mit Gärten dahinter. Wohnviertel, in denen allenthalben Osteuropa, Irland oder Tennessee weiterlebt. Zum Mittelwesten hin breitet sich freies Land aus. Keine 5 Meilen von The Loop entfernt gibt es Gebiete so leer und verlassen, so endlos und trostlos bei Nacht, wie die abgelegenen Frachthöfe von Omaha. Ein industrielles Wüsten- und Sumpfgebiet erstreckt sich am Horizont. Ein Gebiet, bei Tag von pulsierendem Lärm erfüllt, bei Nacht verlassen. Bis auf die klotzigen Lettern der Midwestern-Namen auf den Güterwagen und den niedrigen Schuppen, den Lagerhäusern und den Zäunen, die sich am Rand der ungepflasterten Straßen über Tausende von Metern hinziehen. City they call the Windy City. Now they called it the Windy City because of the hawk, the almighty hawk. That's Mr. Wind, boy, and he's mean in the wintertime. I happen to have lived on a street that was a dead end street, see? And I lived right at the end of the block where there was nothing to stop the wind and the elements to keep them from blowing right into my house. I mean, really socking it to us in the wintertime. You see, in Chicago in the winter, when the boilers would burst and the heat was all gone, we would have to get fully dressed to go to bed if we didn't want to freeze in our sleep. I'd put on everything but my goulashes because they had buckles on them, see. And my grandmother didn't play that. No, she didn't. She'd say, boy, if you get in the bed with them goulashes on, I'll try my best to kill you, foolish. You crazy. If you've never been there, you should go there certain months of the year and go into particular parts of town, like downtown around Michigan and Wacker Drive on the lakefront. And you'll notice that they put ropes on some of the buildings to help folks get around the corners. That's right, because the wind's coming off the lake like a giant razor blade, baby, and it's cutting everything in sight. It don't miss a thing. You can't have an opening anywhere, because if you do, it's instant frostbite. You talk about socking it to you? In Chicago, the hawk socks it through you to the bone like a giant razor blade all the way, baby. Well, now let me tell you, they said this is a big rich town, but I lived in the poorest part, and I was raised on a dead end street in a city without a heart. Oh, Lord, and I learned to bite before I was 6. The only way that I could get along. Never going back there to live again. Never going back there to live again. Never, no. I'll never go back to live on the dead end street no more. Y'all take care. And thank you so very much. Cause I'm gonna get me a gun. Didn't have the Boys from the Mafia and the Syndicate. Hatten nicht die Boys von der Mafia immer ein gutes Verhältnis zum Schaugeschäft und zur Musik? Well, this is always romanticized. Of course, es ist immer romantisiert worden. Natürlich, Earl Hines hat davon geschwärmt, dass Al Capone reinkam und den Musikern manchmal einen Hunderter in die Hand drückte. Das ist schon wahr. Aber das bedeutet ja nichts für die Mafia. Sie beherrscht diese Läden. Und wenn mal bei einer Schießerei ein Bass ruiniert worden war und der Gangster hinterher nach dem Preis fragte, dann hat der Musiker schnell den Preis raufgesetzt und sein Geld bekommen. In diesem Sinne also stimmt es. Aber nicht wirklich. Sie haben überall ihre Pfoten drin, wo es schnelle Dollars gibt. Nachtlokale, Restaurants, Wäschereien, Musikautomaten. Sie haben sogar die Schlachthäuser kontrolliert. Schnelles Geld gibt's, wo junge Leute sind, die es ausgeben. Auch das ist ein Teil von Chicago. Aber die Mafia ist heute überall, überall im Land. So this is also part of Chicago. But the boys are everywhere now, you know. In many parts of the country. Very patriotic, you know, because they were hired by the CIA. Es sind echte Patrioten. Sie standen sogar im Dienst der CIA. Zwei notorische Gangster wurden vom Geheimdienst angeheuert, um Castro zu killen. Sie sind eben Patrioten, verstehst du? Das organisierte Verbrechen hat die Gewerkschaften unterwandert, die Polizei, manche Bereiche der Politik. Beim berüchtigten Parteitag der Demokraten 1968 in Chicago lieferten sich Polizisten und Hippies blutige Schlachten zu einem Soundtrack harter Rockmusik. Wie anderswo auch sieht mancher Cop in den Langhaarigen mit einem Krümel Haschisch in der Tasche den Gegner, trinkt aber gern mit richtigen Gangstern einen Gin. Die Mafia, singt Steve Goodman in seinem Chicago Bass Track, sei halb so plump und viel weniger brutal als die Polizei. Das mag übertrieben sein. Eine Pointe ist es allemal. Well, I came home last Saturday night and what do you think I found? I went to open my kitchen door and the door had been broke down. I walked into my living room, what do you think I see? Four great big old ugly dudes are sitting there waiting for me. I said, gangsters, burglars, who the hell are you? You look like a bunch of ruffians, maybe monkeys from the zoo. If it wasn't for the cut of your crummy clothes, which has me in some doubt, I think you was a bunch of mafia thugs come here to rub me out. They said, beatnik, prevert, don't talk that way to me. We found your roommate with a stash of hash, a couple of cubes of LSD. Well, there's a bottle of Milltown on your dresser and you're as good as dead. You want to keep your body all attached, just keep a civil tongue in your head. I said, police, it's the police, by Christ, I should have seen. The mafia men, they ain't near as dumb and nowhere half as mean. Well, they threw me up against the wall. I said, no, please don't stop. If you hit me just about one more time, I swear I'm gonna call a cop. Reefer, reefer, reefer, hash and LSD. Tell us where you got it, boy, and we promise to set you free. I said, officer, I don't know what you're talking about. Besides, you're in such a rush. I never set foot in this house before. Would you like to buy a fuller brush? So, hipsters and vipers, I got some news for you. It's election year in Chicago. You better hide all that boo. Tony Spumoni's a narco man, and he's got a nose for grass, yes? Then he tied me up. Help, he's tying me up. Then he turned on the buzzsaw. Help, help. If Tony ever catches you turning on, it sure gonna be your ass. This all is like a circle, leads back to the question you asked me in the beginning, why do I stay in Chicago? My roots. Es ist alles wie ein Zirkel. Wir kommen zurück auf die Frage, die du mir anfangs stelltest, warum ich in Chicago bleibe. Meine Wurzeln sind hier. Und die Wurzeln bestimmen immer die Form, die die Musik annimmt. Wenn du an einem bestimmten Platz Musik machst, bist du natürlich beeinflusst von diesem Platz. Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel in seinen Studios in Köln. Er hat all diese Maschinen und die müssen benutzt werden. Er hat seine Maschinen. Und Chicago hat all die Schwarzen, die hier arbeiten. Wir haben die heruntergekommenen Stadtviertel aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben die Ghettos. Und das Leben dort ist meist mies. Aber neben diesem schrecklichen materiellen Aspekt gibt es auch noch diesen mächtigen Lebenswillen, die Vitalität. Was ist denn Blues? Was ist Musik anderes als der Ausdruck des Lebensgefühls? Wir wissen das schon vom ganz frühen Blues. Aber Blues ist auch eigenes Streben, ist Ausgleich, ist auch Hoffnung. Singen, summen, um den Tag zu bestehen. Ein guter Grund, um in der Stadt zu bleiben. Ich könnte nie fortgehen. Ich wäre wie eine Blume ohne Wasser, ohne Wurzeln. Auch ich romantisiere ein bisschen, aber ich weiß, dass es wahr ist. Ich bin verheiratet mit einer Frau mit gebrochener Nase. Oh, no, no, let's get out of here. Oh, no, no, no, no, no, no. No, next time around, see, ladies and gentlemen, before leaving you, I'd like to leave you with a proverb that was handed down to me by General Lincoln. Not the Lincoln you know. Irving Lincoln, this guy's name is. We feel sorry for people who don't drink because when you get up in the morning, that's as good as you're going to feel for the rest of the day. The Wrigley Building, Chicago is. The Chicago Cubbies, Chicago is. One town that won't let you down. Das letzte Interview für diese Sendung habe ich kurz vor Abflug in einem alten Volkswagen am Chicago Flughafen gemacht. Über uns donnern die Jets. Auf dem Rücksitz plärrt Kersey, das Baby. Dawn Greening war meine Gastgeberin, lange Jahre die Mutter der Old Town School of Folk Music. O'Hare Airport now and I'm leaving Chicago and you're the last one to be interviewed in that case. I want to know, is there something special about the Chicago folk scene compared to other cities in the United States, as far as you know? I feel definitely that Chicago offers more in the way of ethnic folk music than most cities. Kersey, you keep quiet, please. Anyway, we have such marvelous. Ja, Chicago bietet mit Sicherheit mehr echte Volksmusik als jede andere amerikanische Stadt. Wir haben so wahnsinnig viele Clubs für ethnische Minderheiten hier. Für Litauer, Ukrainer, die Schwarzen, die Weißen aus den Südstaaten. Chicago hat eine solche Fülle von Restaurants, in der man jede Art von Musik hören kann, die man mag. Griechische, kroatische, deutsche, Serbian, französische und so weiter. German, French. There are big segments where people can get absolutely ethnic music. Now, in addition to that, there are clubs. Ja, und dazu kommen die vielen Folk-Music- und Folk-Song-Clubs. Der große Folk-Boom der 60er Jahre ist vorbei, aber als wir in den 40ern damit angefangen haben, war es noch keine Mode. Heute ist es etwa wieder wie damals, außer dass es mehr Volksmusikunterricht in den Schulen gibt. authentic presentations of folk music in secondary schools. Es gibt so viele Clubs für Folkmusik und andere Arten populärer Musik, wie man in den Zeitungen lesen kann. Ist deiner Meinung nach Chicago immer noch eine swingende Stadt, wie in den 20er Jahren, als die Jazzmusiker kamen, oder in den 40ern, als jeder über Blues sprach, über die Entwicklung eines großstädtischen Blues aus der ländlichen Musik? Everybody was talking about blues and the growth of blues into an urban music from the countryside. Yes, I think it is the music city. It is the first city. It is not the second city. Ja, ich denke, Chicago ist die Musikstadt Amerikas. Es ist die erste, nicht die zweite. Wenn wir über Schallplatten reden. In Nashville werden mehr Platten gemacht, Country und Western. Aber bei uns wird auch produziert. Wenn es aber um Live-Musik geht, wir haben Plätze für alles. Für Blues, Jazz, alles passiert hier. Die Interpreten kommen und wundern sich. Ich kann selber nur über die Folk-Szene sprechen, aber die Folk-Musik Musiker können immer noch nicht glauben, dass die einzelnen Clubs sich überhaupt nicht als Konkurrenz empfinden. Sie wirken alle zusammen, um Musiker in die Stadt zu bringen. All work together to bring people in and have everybody listen. The Amazing Grace, one after the other, you will see all the owners of these places getting together. Ja, und immer wieder sieht man alle Clubbesitzer einträchtig beieinander, um Bonnie Collack zu hören oder Stevie Goodman zu sehen. Auch Stevie Goodman hat seinen eigenen Club. Es gibt ja nicht das Konkurrenzdenken wie in anderen Städten. Und das ist prima. Music City, USA, Chicago. In dieser Sendung sprachen Katrin Briegel, Andreas Tieck, Helmut Wild, Joachim Kerzel und der Autor, Produktion Barbara Anselstädter, Sören Peers, Gabi Kreuzmann und Robert Mateka. Nur eine große Stadt kann ein ehrliches Schauspiel bieten. Denn das ist die Erlösung der schizophrenen Seele. Chicago mag Vieh auf seinen Straßen haben und Giganten an Mut und Verwerflichkeit an seinen Schalthebeln. Aber Chicago ist eine aufrichtige Stadt, die nicht so aussieht, als ob sie an einem klimatisierten Korridor mit Vinylfußboden Geisteskranke ausbrüte. This is my kind of town, Chicago is my kind of town, Chicago is my kind of people too, people who smile at you, and each time I roam, Chicago is, it's calling me home, Chicago is, it makes me grin like a clown, it's my kind of town. Wir brachten Ihnen New City, USA, Chicago, produziert von Rias Berlin. Eine Sendung von Siegfried Schmidt-Joos. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Music City USA. Am 20.12.1978 vermittelte Siegfried Schmidt-Joos den RIAS-Hörern einen Eindruck der Musikalität Chicagos. Im vergangenen November begingen wir den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Am kommenden Samstag beenden wir unsere kleine Reihe rund um dieses Ereignis mit einem Blick auf den wohl symbolischsten historischen Bau in Berlin, das Brandenburger Tor. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.